Hallo und willkommen bei... Hallo! Willkommen bei Herz der Würfel, dem Rollenspiel-Podcast von Nerd Nerd Nerd. Was? Hast du etwas gegen unseren Titel? Herz der Würfel, das sieht bei Yu-Gi-Oh! Damals, das Herz der Karten, weißt du? Herz der Würfel, yay! Ach so. Also nie, deine Kindheit war grau und doch, ja, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, natürlich. Bei mir, ich bin Max, sind Steffen, hallo, Torben und Daniel. Ja, und wir spielen immer noch Vampire the Masquerade. In der letzten Episode sind unsere Protagonisten in die Zuflucht eines viel älteren, mächtigen Vampirs, als sie eingedrungen, haben sich dann äußerst dumm angestellt, als sie versuchen wollten, mit ihnen zu verhandeln und haben es tatsächlich geschafft, dass dieser Vampir dann in Raserei gefallen ist und sie jetzt gleich wahrscheinlich allesamt zerfleischen wird. Bossfight. Wir müssen, glaube ich, die Initiative auflösen. Das wolltest du beim letzten Monat schon gewürfelt haben. Okay, ja, die Initiative. Wir alle würfeln jetzt ein W10. 10. 9. 6, okay, 9, 10. Wir mal 9. 6. Gut. 10. Bisschen. Felicia hatte jetzt? 9. 9. Ray hatte? 6. 6. 6. 10. Und 10. Und jetzt muss ich nochmal. Vorhin war für Bishop. Okay. Das sieht interessant aus. Was passiert jetzt? Jetzt addiert ihr diesen Wert zu den Werten für Geschick und Geistesschärfe. Also Geschick und Geistesschärfe zusammenrechnen. Das ist bei den Attributen. Geschick ist gleich das erste beim körperlichen. 15. Was? Ja. Yeah. Schon kommt auf 15. Ich hab 12. Ach so, Geisteschiff. Okay. Ich hab auch 15. Okay, Ray hat 12. Matt hat? 15. Auch 15. Okay. Gut. Haben wir jetzt gewonnen? Ja. Vorbei. Wir haben alle Rollenspiele gewonnen, immer. Max rechnet gerade. Mhm. Muss man jetzt auch rechnen, einfach um die Reihenfolge in der Kampflinie jetzt festzulegen, weil ansonsten wird das ein heißes Chaos. Ach so, das gibt es ja in diesem Podcast überhaupt nicht. Nee. Wir haben einen Chaoskampf. Wir sind ja auch ein diskordianischer. Mit Vampiren und Felicia. Ich bin auch ein Vampir. Aber spezieller. Ein dummer Vampir. Da haben wir von vornherein gesagt, also den Charakter entwickelt habe, schlau ist sie nicht und mit ihrem großen Maul bringt sie sich immer wieder in Schwierigkeiten. Eigentlich bist du dafür verantwortlich, dass sie jetzt so schlecht gelaunt ist. Wenn du besser Auto fahren könntest, wäre nichts woanders. Wer hat eine Uhr gedreht? Ist das wirklich schon so spät? Jo, was macht ihr so in eurer Freizeit? Wir haben ja noch ein bisschen. Ich spiele ganz gerne Rollenspiele. Mit Vampiren und so. Lästige Downtime. So, genau. Bossfight. Jetzt kann der Kampf anfangen. Der mit den, die mit den höchsten Werten haben den als erstes. Juhu! Hey, wir sind aber nicht wie noch. Nicht schmulen, das ist der Game Master. Aber da ihr die höhere Initiative habt, müsst ihr als letztes eure Aktion ansagen. Das hat einfach den Vorteil, dass ihr dann gegebenenfalls auf die Aktion des anderen reagieren könnt. Okay. Habe ich noch nicht verstanden, aber das erklärst du gleich. Ja. Bishop reagiert jetzt als erstes. Danach kommt Ray, dann die beiden anderen Verbündeten von Bishop und dann Felicia und Matt. Ach, die auch noch? Ja. Oh Gott. Die kämpfen natürlich auch mit. Da ist halt das totale Chaos ausbricht. Gut, also Bishop attackiert jetzt als allererstes Matt. Okay. Dann Ray, was möchtest du tun? Ich zieh meine beiden Pistolen und zieh auf Bischof. Schieß ihn in den Rücken. Weil der ja... Oder ich schieß ihn an die Seite, weil wir Matt und ich relativ nah beieinander stehen, aber er ja Matt angreift. Standet ihr nicht vor den beiden... Wir sind ja nachher alle zusammengekommen, oder nicht? Nee, wir standen ja am Eingang. Okay, dann schieß ich trotzdem Bischof in den Rücken. Okay, du schießt Bischof in den Rücken an den beiden anderen Leuten vorbei. Okay, die zwei anderen... die müssen doch eigentlich hinter denen stehen, oder? Sind die vorgegangen im Raum? Die beiden anderen, da stützt sich jeweils einer auf Felicia und einmal auf Ray. Ja, Felicia und Matt, was möchtet ihr noch tun? Kriege ich den Dicken oder die Tussi? Ich will nicht den Dicken haben. Matt, es wäre vielleicht für dich weise, zu versuchen, Bishops Attacke auszuweichen. Ja, ready. Und Felicia, was möchtest du tun? Ich schau mal eben. Ich mache einen auf süß. Move it. Das bringt in der Situation, glaube ich, wenig. Ich habe eine relativ hohe Körperkraft. Mit 4 Punkten und relativ große Widerstandskraft. Vielleicht könnte ich dann, und geschickt bin ich auch, vielleicht könnte ich versuchen, wer kommt denn jetzt von den beiden auf mich zu? Beide oder? Einer. Ich würde sagen, nein, Phil kommt auf dich zu. Das ist der dicke Schwarze. Okay. Ja, dann versuche ich zum allerersten Mal unter seinen Beinen herdurchzukrabbeln. Erstmal so ein bisschen passiv. Also du versuchst quasi an ihn vorbeizukommen. Na, unter die Beine so durch. Mhm. Weil der ist total groß und plump und. Frage, halt dir mal vor euch die Disziplin Geschwindigkeit. Ich. Du hast eine wie viele Punkte hast du da? Eins. Ja, dann kriegst du eine zusätzliche Aktion am Ende der Runde. Am Anfang. Am Anfang kriegst du die. Quasi am Anfang musst du die, sagen, aber ja, die wird am Ende abgewickelt, quasi nach. Ich mach dann einen Faustschlag auf die Person, die auf mich zurennt. Ein Faustschlag? Ja. Hab jetzt Körperkraft als spezielle Fähigkeit, Faustschlag. Mhm. Du möchtest nicht irgendwie mit deiner Waffe feuern oder so? Nee, die beiden Waffen feuern ja auf den ab und dann. Dann lässt du die so fallen. Wie lass die denn nicht fallen? Ich schlag die dann gleichzeitig mit der Waffe. Genau. Damit es ordentlich knack macht. Wie bei Max Payne damals so. Gut, also Fischer, Matt versucht auszuweichen. Das müssen wir aber erst auswürfeln, wenn der Dingens angreift, der Bischof. Fischer versucht jetzt an den einen von den... unter die Beine von Phil zu kommen. Muss ich würfeln? Du würfelst mal Geschick und Sportlichkeit gegen Schwierigkeit... Schwierigkeit 7. Ja. 1, 2, 3. Ja, dann klappt das auch problemlos. Du slidest halt so durch, zwischen die Beine durch von Phil, gerade in dem Moment, wo er mit seinem Hackeball zuschauen möchte. Kann ich jetzt noch was machen oder war es das erstmal für die erste Runde? Das war's ja. Du hast ja keine Geschwindigkeit. Nö. Dann sind die Komparsen dran. Also Phil kann ja jetzt nichts mehr tun. Rachel greift Ray an mit ihrem tollen Messer. Jetzt bräuchte ich mal die Würfel. Kann mal alle Würfel. Alle? Was meinst du? Wie viele Würfel brauchst du? Wen greift Rachel jetzt an? Rachel greift jetzt Ray an mit dem Messer. Erklär, was du machst, damit die Hörer auch was zuhören. Ja, ich muss aber gerade erstmal selber überlegen. Okay, ich werfe jetzt den Angriffswurf für Rachel aus. Ich sag mal, sie hat Geschicklichkeit 2, Nahkampf 2. Und Schwierigkeit, würde ich mal sagen, ist ja, Standardschwierigkeit 6. Hat sie zwei Erfolge. Einen Erfolg kriege ich jetzt dazu bei dem Schadenswurf. Dann nochmal für das Messer ein. Oh, und nochmal, ich glaube, die haben auch Stärke. Ja, Stöcke. Stöcke kriegen die auch nochmal zwei weitere automatische Erfolge jetzt. Und dann muss ich noch Stärke 3 plus Nahkampf. So. Ich habe jetzt 4 Erfolge plus noch 2 durch die Stärke. Also würde jetzt die Waffe wirklich schon 6 Schaden machen. Wie viel hast du in Widerstandsfähigkeit? 4 explizit auf Schnittwunden. Okay, dann kannst du jetzt die 4 mit 4 Würfeln würfeln, um zu gucken, ob du noch Schaden absorbierst. Und weil du nochmal 10 würfelst, kannst du ihn nochmal würfeln, um zu gucken, ob du nochmal zusätzlichen Schaden absorbierst. Sehenstärke hast du nicht, oder? Was habe ich? Sehenstärke? Die Disziplin. Ja, gibt es eine Disziplin? Nee, okay, dann. Gib ich. Schieß mich aus. Ja, das ist der Vorteil der Gängel. 2 Schaden kann ich absorbieren. Okay. Oder nee, auf 6, ne? Dann sind es 3. Okay, 3 Schaden. Dann nimmst du jetzt 3 Stufen normalen Schaden. Jetzt siehst du da unten die Kästchen mit den Schadenstufen. Du kannst jetzt durch 3 Kästchen so einen schrägen Strich machen. Schwer verletzt. Aber ich bin noch nicht verwundet. Aber schwer verletzt. Da gibt es gar nicht aufs Maul. Okay. Also dann würde ich sagen... Verkrüppeln. Rachel stürmt an und versenkt das Messer in deine Brust, das auch fast ganz dann tatsächlich da auch stecken bleibt. Cool, ich habe ein neues Messer. Er sieht halt das Positive darin, ne? Jetzt ist Ray dran. Also du möchtest erstmal auf Bishop schießen, hattest du gesagt? Richtig. Na, welche Waffe tragst du nochmal? Ich trage 2 Handfeuerwaffen. Ja, die Hand habe ich jetzt aber mal wie eine. Geschicklichkeit und Schusswaffen? Geschick ist 3, Schusswaffen ist 3. Stärke habe ich 2. Stärke bringt jetzt nicht, nur Geschicklichkeit und Schusswaffen. Nee, Mist. Okay, auf? Auf 6. 1, 2, 3, 4. Er wurde durch Löcher. Okay, 4. Dann hast du jetzt 3 Würfel plus nochmal Geschicklichkeit und Geschicklichkeit und Feuerwaffen. Warte mal, ich glaube, du kannst alle brauchen. Okay, das ist so. Okay, zwei und dann nochmal 2 für die Pistole, die du trägst. Jetzt kommt der Schaden. Ja, jetzt kannst du den Schaden auswürfeln. Das war Ray macht. 1, 2, 3, 4 und 2 Misserfolge. Okay, also nur 2 quasi. Mhm. Das macht gar nichts, weil Bishop hat Sehenstärke. Oh, den juckt das nicht. Was macht Sehenstärke? Sehenstärke ist quasi so die vampirmäßige Widerstandsfähigkeit. Also Matt feuert jetzt mit seinen beiden Handfeuerwaffen auf Bishop, aber die Kugeln prallen so an ihn ab und er merkt eh sowieso nichts, weil er gerade mitten in der Raserei ist. So, gut. Die Schlagaktion kommt noch nicht, die kommt am Ende der Runde. Du müsstest übrigens mal einen Blutpunkt ausgeben für diese Runde, für die Geschwindigkeit. Aber es sollte dir eigentlich nichts machen. Blutpunkte stehen da auch unten bei den Tugenden und bei den Gesundheitsstufen. Ganz unten? Ja. Und wie markiere ich das? Streich dir einfach einen weg. Also du müsstest den wahrscheinlich... Ah, ja, gut. Vielleicht hast du eben doch den Dicken fressen sollen, ne? Du hast echt wenig Blut da. Ja, ich kann ihn ja aber nicht auffüllen, weil ich ja nichts verloren habe. Ach, das ist der maximale Blutvorrat, den man haben kann, ne? Ja, ja. Okay. Genau. Gut. Dann handelt jetzt Bishop. Jetzt und haut Matt mit seinen Knochen fett. Aber mich juckt das nicht, weil ich 2 Ausweichen habe. Und genau, ich hätte eben auch 3 Ausweichen, warum habe ich das nicht gewürfelt? Würde ich auch schlagen. Ja, genau, du hattest ja angesagt, dass du ausweichst. Mhm. Dann kannst du jetzt der Attacke gleich ausweichen. Das bringt nämlich jetzt was, wenn ich jetzt erstmal den Schaden auswürfel, Da muss ich jetzt Geschicklichkeit gucken. Geschicklichkeit hat er 3. Und Handgemenge 4. Aggressiver Kerl ist das. Ob er es überhaupt trifft, ist die Frage. Ich hoffe für dich, er trifft nicht. Er schlägt aus für sie daneben. Was? Geschicklichkeit 9. Oh, ein Patzer. 4. Scheint's Glück sein. 5. 3. Kein Glück zu haben? Einer weg. Okay, 4. Er wird dich jetzt treffen. Wenn du jetzt darfst du auf Geschicklichkeit und Ausweichen würfeln. Auf Geschick und Ausweichen? Ja. Ach du Scheiße. Ich zieh nach Hause. 6, ein Erfolg. Okay. Weiter noch 3 Würfel. 2 davon behalten. Er schlägt daneben. Ja, jetzt macht er noch Schaden. Nein, er schlägt daneben. Stärke. 10 Würfel. Was? 2? 10? 4? 6? Wir wollen Podcast nicht mehr beenden, wir werden tot. Ja, genau. 10? Tot vor der ersten Runde. Wir wollen doch nur mit dem. Max, bring das Team nicht um. Wir müssen noch ein paar Folgen machen. Das? Wollten wir. Das ist aber Max egal. Es ist dein Schaden. Du musst ein neues Setting aufbauen. Das ist dir klar, ne? Hier. Oh, da ist Glück. Ein Misserfolg. Yeah. Kein Schaden. Er gefällt gerade einer. Er darf noch mal 2 Würfel. 2 Würfel würfeln für seine Clown. Ich glaube, Max denkt sich gerade irgendwelche Regeln aus. Ich darf das. Das Buch sagt das aus, ausdrücklich, ich darf das. Daran ausdenken, oder was? Ja. Oh, das gibt nochmal einen zusätzlichen Schaden. Aber du hast Glück, du wirst jetzt nur 4 Schaden kriegen. Nur. Nur, würde ich tatsächlich sagen, nur. Dann bin ich schon verwundet. Aber, Moment, die Frauen werden jetzt schwer heilbaren Schaden machen. Ich weiß gar nicht, ob du. Ne, ich glaube, du kannst ihn gar nicht absorbieren. Du kannst ihn gar nicht absorbieren, nur mit Seelenstärke. Okay, also kriegst du 4 Schaden. Ich habe Seelenstärke. Du hast Seelenstärke? 1. Ja, super. Dann kriegst du gar einen Schaden weniger. Oder? Nein, du kriegst einen Schaden weniger. Weil du das auch Seelenstärke. Verlierst du auch 3 Lebenspunkte. Ja, guck mal, da bist du schwer verletzt. Da bin ich nur schwer verletzt. Ja. Also Bishop mit einem mächtigen Prankenhieb schlägt er dir durchs Gesicht, reißt auch ein Stück deines Mundwinkels auf und verpasst dir eine üble Narbe. Hä? Wir sind nur schwer verletzt, nicht verwundet. Ja, ich bin eh hässlich. Von daher. jetzt gibt's aufs Maul. Die Rachel. Ja, jetzt schlägst du Rachel mit deiner Knarre. Kannst du auch... ja, mit meiner Knarre und mit meiner Faust. Ich habe Körperkraft, Faustschlag. Überall mit. Ja, Geschicklichkeit Nahkampf jetzt aber. Wenn du mit der Waffe zuschlägst, ist Geschicklichkeit Nahkampf. Ja, alle Würfel mal rüber. Dann bringt mir also meine Fähigkeit Faustschlag nichts. Außer du willst jetzt mit der Faust zuschlagen. Aber dann machst du auch wieder Schlagschaden. Das heißt, sie kann den Schaden nachher besser absorbieren. Sie kann den erstmal mit ihrer ganzen Widerstandsfähigkeit absorbieren, dann mit Sehensstärke, aber ich glaube, sie hat keine Sehensstärke. Dann mache ich das. Ich schlage mit der Knarre zu, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Bringt mir meine Stärke jetzt noch was? Also, Quatsch, ich habe Scheiße gelabert, das ist auch Schlagschaden, weil es ist ja eine stumpfe Waffe. Genau. Okay, dann wo hast du mehr Punkte? In Nahkampf oder in Handgemenge? Kämpfen sie weiß gleich. Fliegen, ja, dann such dir was aus. Habe ich. Was machst du denn jetzt? Ich mach mit der Waffe schlagen, also. Okay, dann Geschicklichkeit, Nahkampf. Ja. Stärke, bringt mir das noch was? Ja, nachher beim Schadenswurf. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 Erfolge, dann kannst du 4 Würfel behalten. Was? 4 Würfel, jetzt nochmal Geschicklichkeit und Stärke. Okay, da jetzt würfel nochmal und die 2 Stärkepunkte werden nachher zusätzlich dazu berechnet. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Plus die 2 Stärke sind 7. Okay, 7. Jetzt ist sie dran, jetzt darf sie den Schaden absorbieren. Sie hat Widerstandsfähigkeit 3. Und. Haben wir jetzt gewonnen? Sie hat einen Erfolg. Dann hattest du jetzt 7. Ja. Ne? 6. Also jetzt 6. Aber da es jetzt Schlagschaden ist und sie ein Vampir ist, wird der Schaden um die Hälfte reduziert. Das ist nämlich das, das ist nämlich die Sache. Stumpfen Waffen bringen nichts gegen Vampire. Man muss denen mit Spitzen zu Leibe rücken. Also kriegt sie jetzt 3 Stufen Schaden. Toll. So viel habe ich auch gekriegt. Geht der Kampf jetzt eigentlich hier bis zum Tod? Oder? Wenn ihr nicht einen Weg findet, den irgendwie zu unterbrechen. Halt, stopp. Hören wir auch mit diesem Mist. Nein, nein, nein, Gewalt ist keine Lösung. Bring mal Machtwort. Setzt du einen zusätzlichen Blutpunkt an, um jetzt wieder eine zusätzliche Aktion zu haben, Ray? Ja. Okay, dann bleibt alles beim Gleichen. Finisher, was machst du jetzt? Wie steht der Dicke? Der Dicke müsste jetzt im Rücken zu mir stehen, oder? Ja, genau. Einfach richtig in die Eier drehen. Ich mag Granaten, die du bei denen in der Hose verstecken kannst. Das kann ich einfach versuchen, oder? Das mach das doch. Das ist eine sehr gute Idee. Genau, ich stecke ihm einfach von hinten jeweils in eine Hosentasche, jeweils eine Handgranate in die Hosentasche, links und rechts. Okay. Wie mache ich das? Ich erlaube dir das mal automatisch. Okay, das geht. Ich bin leider, finde ich das auch cool. Zack, zack, die beiden... Stifte auf jeden Fall raus und dann sind die da in der Hosentasche verschwunden. Und da er sehr dick ist und eine sehr große Hose hat, hat er große Hosentaschen. Und du sollst dich wegbewegen. Machst du? Genau. Habe ich noch eine Aktion? Das ist eine Aktion. Ja, du könntest noch eine Aktion machen, aber dann hast du einen Würfel weniger. Dann mache ich eine Bewegungsaktion auf jeden Fall weg. Okay, dann rennst du weg. Das ist wahrscheinlich der Weise. Dafür musst du auch nicht würfeln. Achso, super, das ist ja klasse. Aber du bist ja jetzt quasi vor der Halle. Ja, dann läufst du ein bisschen mehr weiter zur Halle hin. Genau. Geht so. Gut. Matt, was möchtest du tun? Vielleicht gibt es einen Knall. Hol die Bazooka. Ich lauf mal gemütlich zum Auto und okay, also auch eine Laufaktion, aber das Problem ist, dass. Das wollte ich ja nicht machen. Was willst du denn dann machen? Hey, ich lauf doch nicht weg, dann kommt er zu mir und haut mir ein oder so. Das könnte passieren, vor allen Dingen, da wir ihn dann wirklich so. Zieh meine Rappen. Nein. Die nehmen mir irgendwo einen Schraubenzieher oder so. Du müsstest immer noch an Phil und Rachel vorbei. Du hast doch deine Halbautomatik liegen mit silbernen Kugeln. Nein, nicht mit silbernen Kugeln. So etwas haben die in amerikanischen Waffenläden nicht. Noch nicht. Nehmen wir irgendwie so einen Schraubenzieher oder so? Was willst du? Du willst ihn mit einem Schraubenzieher hauen. Du hast gerade gesehen, wie effektiv... Der ist spitz. Nein. Die Waffen sind aber noch besser. Dann ziehe ich halt meine... Du hast ein Maschinengewehr dabei. Mhm. Okay, du möchtest... Und ich mach einfach... Du möchtest wahrscheinlich Ray abschießen. Dann. Ja, ja. Nicht Ray, sondern Bishop. Du hast einen Punkt, den Schusswaffen. Ja, und? Und der steht vor mir, ja? Da kann man doch treffen. Nur das Gesicht halten. Gut. Phil dreht sich zu Fischer um. Und merk Rachel attackiert wieder Matt mit seinem... Ray mit seinem Messer. Ich kann eben Messer. Das Messer steckt in meiner Brust. Naja, sie zieht es wieder raus und sticht dich noch. Ja, da ich Geschwindigkeit habe, mache ich das erste und greife sie mit ihren eigenen Messer an. So, zack, zack. Gemessert. Guck das mal, du kannst jetzt ausweichen. Und du kannst dann auch nochmal angreifen, aber es würde dich dann eine zusätzliche Jagd, das würde dir dann Würfel ziehen. Ich habe Geschwindigkeit. Ja, aber die Aktion kommt erst am Ende der Runde zu tragen. Mhm. Also erst ausweichen und dann angreifen vielleicht. Dann weiche ich erst aus und dann greife ich an. Okay, wen? Greifst du Bishop oder Rachel an? Rachel. Okay, du greifst Rachel an. Dann ist Bishop an der Reihe. Bishop sucht sich ein anderes Ziel. Nils, Matt ist zwar direkt vor dem, aber der sucht sich ein anderes Ziel. Okay. Ja, ich sag mal, er schleudert dich einfach weg. Aktion vorbei. Genau, und Ray. Ray, du hast noch eine zusätzliche Aktion. Ich weiche aus und dann greife ich die an. Ja, und dann hast du... Oder du kannst natürlich auch erst ausweichen und dann mit der zusätzlichen Geschwindigkeitsaktion sie angreifen, dann wirst du keinen Würfel verlieren. Ja, ja. Das wollte ich machen. Ich weiche erst aus und mit meiner zusätzlichen Geschwindigkeitsaktion greife ich sie an. Gut. Dann Fischer rennt weg. Geht gut in Deckung, grinst wahrscheinlich dabei fies. Matt feuert mit seinem Maschinengewehr. Darf ich nicht noch irgendwas machen? Oder ist der Überlauf jetzt das Einzige? Jetzt hast du alles angesagt, oder? Du hattest doch nur gesagt, du steckst eben die Dingens in die... Aber ist es schon eine neue Runde? Darf ich noch was anderes machen, oder? Nein, das ist doch jetzt nur die Abwicklung. Ach so. Ja, okay. Jetzt angesagt, jetzt wird abgewickelt. Was passiert? Matt wollte feuern. Gut, dann Matt, würfel mal Geschicklichkeit und Schusswaffe. Muss ich tatsächlich gucken, was für ein... Warum kriegst du mir so viel? Ja, du kriegst einen 3 Würfel. Kann ich zahlen. Wir brauchen hier einen Würfel. Prolog. 5, oder? 4? 4? Schwierigkeit war 6. Yes! 2 Erfolge. 2 Erfolge, okay, dann kriegst du... Er stirbt einfach. ...einen zusätzlichen Erfolg. 3. Nein, Quatsch. Du kannst einen Erfolg behalten. Dann 3 Würfel. Hast du jetzt 4 Würfel? Und jetzt muss ich gucken, welchen Wert das Maschinengewehr hat. Unendlich. Wie viele zusätzliche Würfel du dafür noch mal hast? Die hat bestimmt 7. Nein, das ist ein locker Vollmantelgeschoss. Die hat einen Wert von Lara Croft. Das ist alles. Sogar wenn man springt, zieht die noch. Wir haben Vollmantel geschossen. Was ist denn jetzt hier das beste Maschinengewehr, das hier angegeben ist? Das war ein Qualitätswaffenladen, ja? Nicht vergessen. So, hallo, wir haben uns natürlich nur das Beste. Und da waren Schwere MP und 9 mm. Ah ne, warte. Wir nehmen das Sturmgewehr, das hat Stärke, das hat Schaden 7. Okay, ja, ich habe ein Sturmgewehr mitgenommen. Moment, du hattest wie viele Würfel am Anfang? 4. 4 plus 7. 11. 11. 11. Alter. Oh, okay. Wenn du jetzt nichts triffst, dann bist du 6. Gut. Bist du 11. Der Schadenswurf. 6, ne? Ja, 6. Dann war es die Zeit. Geil. Ah ja, bevor ich. Herzenswürfel. Ja, komm jetzt mal. Bevor ich mich jetzt. Alter. Der ist. Gefickt. Ich wollte gar nicht mehr so gut. Unten ist noch einer. Das sind 2. Aber du hast einen sofort. Okay. Hat er aufgehoben hier. Oh, das ist eine 0. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay, 5. Boah, kannst du gut zählen. Allerdings. Das ist nämlich jetzt was Blödes. Ich habe Vollmantel geschossen. Panzergeschosse sind das. Okay. Seien wir mal Matt. Seien wir mal nett zu Matt und sagen, dass durch die Vollmantelgeschosse das Gewehr keinen Schlagschaden mehr macht. Weil Kugeln machen nämlich tatsächlich Schlagschaden, ja, weil die halt keine lebenswichtigen Organe mehr verletzen können bei einem Vampir. Also kann jetzt Bishop nicht mehr halbieren, aber kann mit seiner Widerstandsfähigkeit und seiner Seelenstärke absorbieren. Also 2 gehen automatisch weg. Wie viel? 2? 2 Stufen Schaden. Wir entschuldigen uns für die selbstreinigende Kaffeemaschine. Das ist was anderes. Achso. Für die selbstreinigende Wohnung. Alles Robotertechnik. Ja. Gut. Also, Matt feuert mit seinem Sturmgewehr direkt in Bischofs Brust und schafft es auch tatsächlich. Brust ist ja nicht weggelaufen von mir. Ah, noch nicht. So. Das passiert jetzt erst. Ja, stimmt. Er hat außergewöhnlich schlecht gewürfelt. Und die Kugeln dringen tatsächlich durch die Brust und fügen ihm kleine Verletzungen zu. Aber nicht so, wie man es von normalen Menschen erwarten würde. Ein normaler Mensch wäre jetzt zerfetzt. Und Entschuldigung für die Pfandflasche. Gut, dann wären wir jetzt bei den Komparsen. Also. Ja, so heißen sie tatsächlich, Komparsen. Macht ja nichts, ich freue mich nur, was gleich passiert. Ja, weil jetzt gerade in dem Moment, als Finisher weggelaufen ist, macht es da Boom und... Es fliegt viel Fett durch die Luft. Übrigens wieder das Trope, ne? Der Schwarze stirbt zuerst. Tja, Max. Du hast mich gerade noch... Das ist so sagen jetzt. Darum ging's nicht. Ja, war ja heute so nicht ernst gemeint. Auf jeden Fall... sehr viel afroamerikanisches Fleisch. Es stirbt halt einfach einer, meine Fresse. Liegt durch die Luft und der Kerl explodiert und hinterlässt einen riesigen Fleck auf dem Boden. Und auf allen Umstehenden. Und auf allen Umstehenden. Ja. Und das wären dann übrigens, ja, Fischer vielleicht noch so ein bisschen am Rücken, ja, aber vor allen Dingen Ray. Und ja, Rachel. Genau. Und Rachel, so ein dickes aus. Stück Fleisch kriegt er. Kann ich jetzt noch irgendwas rufen oder so? Giovannimo! Banzai! Silvester! Wie heißt das noch? Happy New Year. Kann ich jetzt noch irgendwas rufen? Ja, von mir aus. Und dann rufe ich jetzt dem Bischof was zu. Beruhig dich, oder ich schieb dir auch noch ein paar Handgranaten in die Hose. Ja, der merkt gar nichts. Der kriegt selbst die Explosion nicht mitgekriegt, oder was? Der ist im Rausch. Ja, der ist im Rausch. Der rastet gerade total aus. Der hat noch 5 Minuten Zeit auszurasten. Ich muss nach Hause. Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, 5 bis 10 Minuten. Schnell geht das. Ja, es ist kurzweilig heute. Oh Gott. Zeit geht zu spät. Ja, gut. Also findet in 5 Minuten irgendwie nicht, dass er sich beruhigt. Bischof schleudert Matt zur Seite. Warum? Ich dachte, er geht woanders hin. Ja, und dann sucht er sich ein neues Ziel. Aber ich habe noch gesagt, er schleudert dich einfach zur Seite so ein bisschen. Okay. Passiert auch nichts, du kriegst keinen Schaden. Und Ray, du wolltest noch mal Rachel angreifen, ne? Nee, Rachel greift mich an und ich weich aus. Und greift dann. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Gut, da hatte ich was so vorweggenommen. So, ich würfe wieder für Rachel. Oh. Das war glaube ich, kein Erfolg. Oh, sie hat einen Patzer. Ha, sie stolpert. Über ihre eigenen Füße. Nee, sie kriegt das Messerband aus der Brust nicht raus. Genau. Das Messer bleibt nämlich in Ray Brust stecken und ich schaffe es nicht mehr rauszuziehen. Und sie verliert sogar den Halt von dem Messer und ist jetzt waffenlos. Geil. Gut. Jetzt passiert es, dass Bishop Matt zur Seite schleudert. Was auch passiert. Wir wollen die Reihenfolge ja beibehalten. Und jetzt greift Ray nochmal die Liebe der Rachel an. Die Ratte. Genau. Wahrscheinlich wieder mit der Waffe im Nahkampf. Bang. Ja. Das heißt Geschick. Das heißt Geschick. Nahkampf. Aber er stimmt zu laut auf. Ah. Alter, ich muss das. 4 minus 1 sind 3. Stirb. Elendig. Okay, 3. Dann hast du ja 2 zusätzliche Würfel. Kannst jetzt nochmal die Würfel für Geschick und Nahkampf nehmen. Plus 1. Noch ein. Ja, für den Schaden, den die Waffe verursacht. Und nachher nicht vergessen, die 2 automatischen Erfolge. Hast du mit dem Messer an? Nee, mit der Hand. Oder? Mit der mit dem Lauf der Waffe so. Busch. Ja, mit dem Messer. Wo hast du denn mit dem Messer? Mit dem Messer. Ja, habe ich in der Brust, aber gleich wieder. Ja, also minus 1 sind 1, 3, 4, 5, stecken, ne? Plus 2 automatisch sind 7. Okay, 7. Rachel darf nochmal absorbieren. Die ist gestolpert, die kann nicht mehr absorbieren. Der Boden hat absorbiert. Absorbiert ihr Körper, das macht sie nicht bewusst. Ja, Standsfähigkeit 3, genau, ich krieg 3 Würfel. Zwei, einer negiert, kann nichts. Wie viel Schaden hast du nochmal gemacht? 7. 7, okay. Das wären dann 3 Schaden und sie ist auf jeden Fall tot. Du schlägst einfach mit dem, Griff der Waffe ihren Schädel ein und sie fegt tot zu Boden und verbrennt zu Staub. Wir haben die Komparsen zernichtet. Bischof ist so erstaunt, bricht seine Rasereier. Er bricht seine Rasereier ab, ist Cliffhanger und die Sendung ist zu Ende. Genau, weil in dem Moment Bischof bricht nicht seine Raserei ab, aber er rennt auf jeden Fall weg, verliert total über die Kontrolle über sich selbst und wird wahrscheinlich den nächsten paar Passanten, denen er gegenübertritt, übel zerfleischen. Wer hätte denn mit dem Ende gerechnet? Ich nicht, und das ist das Geile. Und das ist ja super. Ich habe eben jemanden in die Luft gesprengt, das war nicht für mich. Ja, dafür kriegst du einen Bonus-Erfahrungspunkt. Oh, wo schreibe ich das ein? Erfahrungspunkte, weiß ich gerade selber nicht. Erfahrung, oder das ist eine tolle Erfahrung für sie, oder wie? fand die Aktion jetzt so geil, dass ich ihr einen Bonus-Erfahrungspunkt ein Erfolg in ihrem Leben. Also ihr alle kriegt 5 Erfahrungspunkte. Und Level up, oder? Steffen kriegt einen Bonus-Erfahrungspunkt. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Da, da, da. Da, da, da, da, da, da. Haben wir jetzt gewonnen? Ja, wir gewonnen. Ihr habt das Kapitel abgeschlossen. Und irgendwo in San Diego läuft ein nackter Vampir durch die Gegend. Nackt nicht. Er hat seine Klamotten nicht komplett zerstört bei der Aktion. Gut. Halb. Bekommen wir noch Geld? Bei DSA gibt es mal Geld am Ende. Ja, aber woher? Es ist kein Rollenspiel, wo du irgendwelche Truhen oder so öffnest. Das magst du auch gerade nicht. Truhen öffnen? Ja, im Realen nicht. In so einem Videospiel mache ich sowas nicht. Geld habe ich prinzipiell schon ganz gerne. Ja, musst du halt gucken, was Antonin jetzt macht. Aber das sehen wir alles in der nächsten Runde. Gut, möchtest du abmoderieren? Ah, die müsste Antonio jetzt ziemlich sauer machen. Ja, ist ja auch. Ja, ihr könnt auch hier auf ein ziemliches Donnerwetter einstellen. Wir gehen aber nicht mehr zu. Aber trotzdem, vielleicht haben die Vampire es doch noch einigermaßen geschafft zu überleben. Ja, und ich würde sagen, wir spielen irgendwann nochmal weiter. Ich würde es auf jeden Fall gerne fortsetzen. Das wird auch ziemlich cool. Wir haben jetzt. Und das war unsere erste Vampire-Runde hier bei Nerd, Nerd, Nerd. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Max, das war die dritte Vampire-Runde. Letzte Würfel. Aber jetzt ist die Sitzung komplett. Glaubst du nicht, die Rollenspieler wissen nicht ungefähr, wie eine Rollenspielsendung aussieht und wie lange die ungefähr dauert? Nicht unsere Hörer. Habt ihr überhaupt Hörer? Ja, genügend. Also, das ist nicht das Thema, aber also erfahrene Rollenspieler hören andere Podcasts als unsere. Genau. Ja, hol dich ab. Ja, gut, und ich sag dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hab jemanden in die Luft gesprengt. Cool. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Die Sendungen im Nerd Nerd Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auch ohne Credits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Jetzt sind wir voll. Jetzt.